die Grundidee. Beim Thema Polarisierung drängte sich mir vor allem eine Frage auf. Wie kann man den Rechtsruck erklären? Die Wähler der Rechtsparteien in Europa sind ökonomisch abgehängt und haben Abstiegsängste, sagen einige Politologen und Soziologen. Das ist wenig überzeugend, wie Untersuchungen zeigen. Ein erheblicher Teil der Rechtswähler ist nämlich gebildet und gut situiert. Außerdem macht Angst allein Menschen nicht fremdenfeindlich. Auch die Diagnose Systemkritiker trifft die Sache nicht, denn als Systemkritiker könnte man auch linke Parteien wählen. Nicht nur der Rechtsruck, sondern auch gesellschaftliche Phänomene wie der Individualismus akademischer Großstädter oder die Motivation radikaler Impfgegner erscheinen in einem neuen Licht, wenn man aus dem Blickwinkel der Moralpsychologie fragt, was passiert in uns, wenn wir moralisch und politisch denken, entscheiden und handeln? Wer sich mit Moralpsychologie beschäftigt, hat ständig Aha-Erlebnisse. Besonders bei radikalen Gedankenexperimenten, die einen lange nicht loslassen, wie etwa, dürfen unfruchtbare erwachsene Geschwister einvernehmlichen Sex haben? Oder darf man einen Unschuldigen töten, um 5 andere zu retten? Versuchspersonen antworten innerhalb einer Fünftelsekunde, so schnell wie ein Doppelklick auf dem Touchpad dauert. Viele Probanden urteilen spontan, und dennoch mit starker Gewissheit. Sie sagen, beides fühlt sich falsch an. Doch kaum jemand kann seine Intuition rational mit moralischen Prinzipien begründen. Auch wenn die Versuchspersonen das gar nicht bemerken, löst der Fall der Geschwister bei ihnen Unbehagen und die Frage nach dem Töten Angst aus, wie Versuche zeigen. Die Grundidee dieses Buches lautet daher, Emotionen prägen unsere Moral. Und damit auch die Politik. Anhand unserer moralischen Emotionen kann man nicht nur den Rechtsruck besser verstehen, sondern auch, warum sich Stadtbewohner und junge Menschen nach Freiheit, Vielfalt und Offenheit sehnen und ältere und Landbewohner nach Struktur und Tradition. Kurz, warum die Welt polarisiert ist. Inzwischen wurden Hunderte von Studien zu moralischen und politischen Emotionen mit mehr als einer 500.000 Versuchspersonen in allen Kulturkreisen der Welt durchgeführt. Aus den Ergebnissen dieser Forschung entspringen die 4 Thesen dieses Buches,